Anlässlich des Monats des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli haben der Vorsitzende der Guineischen Studiengesellschaft für sozialorientierten Literaturidee und der Vorsitzende der thailändischen Soziologie-Studienorganisation in ihren jüngsten Stellungnahmen hervor, dass die US-Imperialisten den Koreakrieg entfesselt und der koreanischen Nation unbeschreibliches Unglück und große Schmerzen zugefügt hatten.